Die nationale Ausstellung der Volkskonsumgüter 3. August wurde am 3. August in der Ausstellungshalle für Volkskonsumgüter des Ministeriums für Lebensmittel- und Gebrauchsgüterindustrie eröffnet. Daran nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche und Produzenten der Gebrauchsgüter aus allen Landesteilen teil. Es wurden über 85.000 Konsumgüter von 7.700 Sorten, die die Fabriken, Betrieben und Hausbrigaden und andere durch Nutzung der regionalen Rohstoffe und inneren Reserve hergestellt haben, zur Schau gestellt.